someday. Like the force overrun the world. Be ready for the death. You're in the focus of life. Eine Regierungsstadt unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, für die Menschen sterben. Eine Regierungsstadt unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, für die Menschen sterben. Die Sirenen heulen, keinen Glaub. Es verschallt unter die Haut ein Geräusch, das die Sinne raubt. Der Fall tut uns. Die Familie versteht den Zugbunker der Stadt. Doch die Panzer machen Häuser platt. Das Landschaftsbild, was die vereinschaft hat. Da hat die Bomben regnen im Sekundentakt. Verteidigungsplatz sind sie zu schwach gewesen. Von Soldaten umgebracht. Weiter schlimmer als gedacht. Doch der Krieg die Bevölkerung mit voller Macht. Gnadenloses Terminieren. Die Armee will die Weltherrschaft. Menschen ausradieren. Für die vollendete Macht das Massaker zu überleben hat. Keine Wissenschaft in einem Bombenteppich. Wurden alle dahin gerafft. Was hat die Tyrannei aus dem Menschen gemacht? Die Invasion hat keinen Sinn gehabt. Blind gedacht, einfach gehandelt. Ganze Landstreifen in Asche und Schutt verwandelt. Zivilist misshandelt alles nur durch die Gier. Nun stellt sich die Frage, was unterscheidet den Mensch vom Tier? Nichts. Das Gegenteil zum Beweisen bleibt nur ein Witz. Verbrecher in der Politik verderben über eine gesamte Landschaft. Alle Zivilisten sterben, doch interessiert ist die Oberschicht nicht. Ein letztes Licht am Horizont, bevor für die Menschen, dass die Region die tödliche letzte Ruhe kommt. Einfach so bomb wird das Leben nach dem Tod. Können die Hinterbliebenen die Schuld nicht vergeben. Der Krieg verbreitet sich über den Planeten. Eine Regierung steht unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, für die Menschen sterben. Eine Regierung steht unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, für die Menschen sterben. Rohstoffe werden knapp, die Inflation, sie macht sich breit. Zu viel muss das Volk ertragen, es folgt der Generalstreik. Stützt das Land, es wird werben, es wird völlig lahmgelegt. Denn sie können nicht zuziehen, also werden sie dagegen angehen. Doch die Sache eskaliert, als das Militär eingreift. Militärputsch, neue Führer mischen sich jetzt ein. Der Umsturz der Regierung, der General an die Macht. Mit seinen Stellvertretern hackt er aus seinen fatalen Plan. Stürzt das Land in den Krieg, es wird die allerletzte Schlacht. Alle Dinge sind drei, der Weltkrieg, er hat angefangen. Gegen die eigene Bevölkerung wird ebenfalls agiert. Wer nicht pariert, wird auf Befehl exekutiert. Niemand hat sich mehr nass. Auf den Straßen zu Beginn die Ausgangssperre ausgerufen. Jeder, der sich widersetzt, findet seinen Tod. Ein Urteil, nein, das gibt es nicht. Das Militär greift mit voller Macht durch, kennt keine Rücksicht. Doch die Fronten noch viel schlimmer dran, als du dir vorstellen kannst. Soldaten, sie marschieren für die allerletzte Schlacht. Es bewegt sich Schwermetall, Panzer rollen übers Land. Tonnen aus Stahl werden vom Bomber platt gemacht. Kein Sieg in Aussicht, was jetzt folgt, jedoch auf der Hand. Drückt den grünen Knopf, macht euch bereit für den Endkampf. Es soll der letzte sein, der Krieg ist voll der Untergang. Und Mutter Natur erlangt wieder die Weltherrschaft. Eine Regierung steht unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, wenn die Menschen sterben. Eine Regierung steht unter Tatverdacht, Tatverdacht. Überfall mit voller Macht, voller Macht. Angriff für die Weltherrschaft, die Weltherrschaft. Angriff für die letzte Schlacht auf Erden. Für die Weltherrschaft, wenn die Menschen sterben. Kollaterale Schäden, die kriegerischen Zeiten, in denen wir leben. Korrupte Politik, die Staatsentscheidung bringt den Vernichtungskrieg über den Planeten. Die Regierung stürzt die Welt ins Chaos, sie vernichten jedes Leben. Kollaterale Schäden, die kriegerischen Zeiten, in denen wir leben. Korrupte Politik, die Staatsentscheidung bringt den Vernichtungskrieg über den Planeten. Die Regierung stürzt die Welt ins Chaos, sie vernichten jedes Leben.